zwischen Orléans und Nevers gelang es an vielen Stellen, die Loire zu überschreiten. In Burgund stoßen schnelle Truppen schon in Richtung auf Lyon vor. Weiter nördlich ist Nancy genommen und der Rhein-Marne-Kanal östlich Nancy in breiter Front überschritten. In der Maginot-Linie beiderseits Diedenhofen leistet der Feind noch Widerstand. Kampf- und Sturzkampfverbände wirkten durch Angriffe auf Befestigungen, Feldstellungen, Eisenbahnstrecken, Truppenansammlungen und Kolonnen mit den Widerstand des in Lothringen eingeschlossenen Feindes zu brechen. Vor Cherbourg wurde ein Handelsschiff von 10.000 Tonnen durch Bomben versenkt. In der Bretagne ist der französische Kriegshafen Brest genommen. In der Normandie ist auch der Unterlauf der Loire von Nantes bis Tours erreicht und an einzelnen Stellen überschritten. Im Bogen der mittleren Loire geht die Verfolgung über den Cher-Abschnitt und über Bourges weiter. Südlich der Loire griffen Kampffliegerverbände den zurückflutenden Gegner auf den Rückzugsstraßen laufend an. Wo sich noch Widerstandsnester bildeten, unterstützte die Luftwaffe das Vorgehen des Heeres. Im nördlichen Lothringen werden Trümmer der geschlagenen französischen Ostarmee, soweit sie nicht gefangen genommen wurden, im Gebiet der Mosel zwischen Épinal und Toul sowie im mittleren und in einem Teil der oberen Vogesen immer enger zusammengedrängt. Épinal, Toul und Lunéville sind in unserer Hand. Um die Maginot-Linie beiderseits Diedenhofen wird weiter gekämpft. Westlich Weißenburg wurde die Maginot-Linie erneut durchbrochen. Stuka und Kampfverbände zerstörten einen großen Teil von Befestigungswerken durch Volltreffer. Das deutsche Straßburg wurde von Süden und Osten genommen. Auf dem Straßburger Münster weht die Reichskriegsflagge. In der burgundischen Pforte ist die Vereinigung der von Belfort und vom Oberrhein her vorgehenden Truppen vollzogen. Die Zahl der allein am 19. Juni eingebrachten Gefangenen übersteigt 200.000. Darunter der Oberbefehlshaber der französischen 10. Armee, General Altmaier, mit seinem Stabschef.